Und bei mir live sitzt Günther Hauer, hallo. Hallo, servus. Okay, irgendwie sprichst du noch einmal in das Mikrofon, sprich noch mal in das da. Hallo, servus. Na, Kannst mich jetzt hören? ich Es wird kann dich besser. hören, aber nicht so richtig. Jetzt da glaube ich. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, das klingt. Naja, die Mikros da. Nehmen wir vielleicht doch das andere. Okay, probieren wir das. Ja, probieren wir das andere. Kann man. Das Ja, ist das klingt wunderbar. ja gleich viel besser. Das klingt auf jeden Fall besser, ja. Nehmen wir halt das. Ne? Es ist, wenn man die Live-Sendungen mit Gast nicht mehr so gewohnt ist, dann ist das mit den Mikros immer wieder lustig, weil die sind immer wieder anders eingestellt. Okay, also du warst ja schon einmal zu Gast bei mir, obwohl das natürlich unglaublich rauscht, dieses Mikrofon. Das passt zum Meer dazu. Ist schon eine Zeit lang her. Vor ein paar Jahren gab es da eine Sendung zu Schauberger. Immer Viktor Schauberger. Genau. Und ja, das ist ja auch ein Thema, das dich sehr, sehr, sehr beschäftigt und mit dem du dich auch noch immer beschäftigst. Durchaus, durchaus, wie überhaupt die Dinge auf eines zusammenzubringen. Holistisches Weltbild auf kurz Ja. gebracht, ja. Wie bist du denn zum Thema Delfine eigentlich gekommen? Ich meine, was hat dich denn dahin geführt zu diesen Tieren? Das war zunächst ein Burnout, ein schlichtes, nach einem Katalog. Ich bin Werbefotograf und habe das immer zur Tradition gemacht, dass ich nach 8 bis 10 Wochen Katalogfotografie ausgebrannt auf irgendeine warme Insel gefahren bin, und dort war ich in der Nähe von Teneriffa und habe das aufgrund zu hoher Neckermanndichte dann gemieden, weiter auf der Insel zu bleiben, und bin zufällig nach Gomera gekommen, war überrascht von der Schönheit dieser Insel und von der Ruhe, habe dort meditiert, habe viel gelesen, und eine Begegnung mit Delfinen gehabt im Sonnenuntergang. Da waren circa 100 Delfine in der Bucht, und war von dort an addicted to Dolphins, also schwer beeindruckt. Ich habe einen Haufen verschiedene Religionsgeschichten gemacht, Meditationssachen, aber so durchknackt wie die Delfine bei dieser ersten Begegnung war keine Religion, kein Rauschgift und keine Meditation. Ja, okay, was war da so Das spannend? Besondere für mich war wirklich, entschuldige, dass ich jetzt zu laut ins Mikrofon Ja, spreche. kein Problem. Das Besondere war, dass ich wirklich erstmalig direkten Kontakt zu einem telepathischen Gedanken gehabt habe, und es war einfach ein Wahnsinn. Es hat mich in Flammen gesetzt. Ich habe in keiner Meditation so direkten Kontakt zu einem anderen Bewusstsein kriegt, und plötzlich spricht da jemand mit mir. Plötzlich kommen da Gedanken in meinen Kopf, so schlichtweg. Also das war am zweiten Tag nach der Be nein, am ersten Tag nach der Begegnung, dass dann plötzlich, ich bin am Strand gesessen, habe noch über diese Begegnung am ersten Tag und voll Flashes in der Nacht nachgedacht, und plötzlich kommt da ein Gedanke in mein Hirn, sozusagen wie eine Projektion, wie wenn du gerade an einer Plakatwand vorbeigefahren bist, wo irgendwie ein Werbeslogan draufsteht, und diese Aussage war: Schwermut trennt, lass es nach unten durch und versuch's nicht durch den Kopf loszuwerden. Naja, also wenn du jetzt so ein gescheites Burnout nach einer Produktion hast, dann hängst du halt einmal da und ja, ich habe das irgendwie schon später zu beherzigen versucht, aber zunächst war ich verwundert über das, wo kommt der Gedanke überhaupt her? Es ist nicht mein Gedanke, und ich habe ihn sicher auch nicht beim Zähneputzen im Radio gehört. Schwermut trennt, lass es nach unten durch. Und es waren derer noch sehr, sehr viele Maßregelungen, oder es waren gar keine Maßregelungen, es waren immer gut gemeinte Tipps, was man besser ma machen könnte. Wenn ihr eine Frage gehabt hat, dann ist die Frage aufgefangen worden, und das war aber immer in Bezug zu Delfinen. Ich habe das stets also wahrgenommen, wenn ich gefragt habe, warum zum Beispiel haben Delfine waagerechte Schwanzflossen und alle anderen Fische haben sie senkrecht. Naja, also die echten Delfin-Freaks werden dir sagen, ah, Delfine sind keine Fische, es sind Meeressäuger, sind Cetaceans. Ja, aber meine Frage war ja trotzdem so, warum bitte haben Wale und Delfine alle waagrechte Schwanzflossen? Und im gleichen Leben ja in derselben Domäne, ne? Leben ja genauso im Meer wie alle anderen. Ne? Ja, und die haben ihre Antriebsbewegung um 90 Grad verschoben. Warum? Und im gleichen Augenblick springt irgendwo draußen am Horizont ein Delfin aus dem Wasser und schießt wie verrückt zwischen Himmel und Erde. Und ich habe als kleiner Bub bei meiner Tante oft beim Heften geholfen. Die war Schneiderin und habe da mit dem weißen Wollfaden große Heftstiche gemacht, nämlich vielleicht so Zentimeter oberhalb, Zentimeter unterhalb. Und genauso ist der Delfin am Meer dahingeschossen und wirklich von meiner linken Horizontbegrenzung bis zu meiner rechten Horizontbegrenzung. Und das war so die visuelle Antwort. Warum haben die so einen Antrieb? Sie heften scheinbar Himmel mit Erde zusammen. So hat es optisch ausgesehen, von dem Standpunkt aus. Und es ist natürlich alles subjektiv. Aber es ist tatsächlich auch eine interessante Frage. Ich meine, warum jetzt wirklich? Ist es irgendwie anatomisch dann günstiger, wenn man sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen möchte, aber wollen die anderen Fische nicht? Das ist eine interessante Frage trotzdem. Ne? Keine Ahnung, wenn du jetzt einfach diese vielen Evolutionstheorien verfolgst, dann wären demnach Delfine ins Wasser gegangene Wölfe. Sie haben sehr ähnliche Gruppenverhalten wie Wölfe, sie haben auch feminine Leittiere, sie haben ein Gruppenbewusstsein und sie schicken quasi an aus der Runde einmal zum Checken raus. Große Ähnlichkeiten bei den Wölfen an Land mit den Delfinen im Wasser. Das ist interessant, weil der Hundsstern, ne, ja, ist ja auch den Delfinen eben, ja, zugeschrieben. Stimmt, der Sirius gehört zu den... Gehört auch den Delfinen, ja, und den Walen. Ja, und über das werden wir eh noch recht viel sprechen heute, also über deinen persönlichen Zugang. Ich habe dann einen kleinen Ausschnitt meines Interviews mit Birgit Bader. Mhm. Danke übrigens für den Kontakt mit ihr. Das ist wirklich sehr interessante Forschung. Und da werde ich auch einen Ausschnitt spielen, wo es also um diese direkte Kommunikation geht. Bevor wir jetzt aber in das eintauchen, vielleicht noch, weil es natürlich auch gerade heute, glaube ich, gab es in Burma wieder mal ein Erdbeben, ein kleineres, das halt nicht so viel Schaden verursacht hat, aber es gibt viele Leute, die glauben, dass also die Erdbeben-Tätigkeit zunimmt. Es gibt andere, die sagen, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen den Massenstrahlungen von Walen und Erdbeben, beziehungsweise den Erdveränderungen, also unser Magnetfeld, das ist ja stark verändert und so weiter. Was sind so deine Gedanken dazu? Plattentektonik, auch mit der Birgit habe ich dann in diesem längeren Gespräch gesprochen, aber was sind deine Gedanken da dazu? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin täglich dabei, mir ein neues Bild zu machen, und ich hoffe, es tut ja jeder von uns allen, dass er sich nicht einfach auf Dogmen festlässt. Feststellbar ist, dass die Sonnenaktivität 1:1 auf die Erde sich auswirkt, und wenn auf der Sonne ein großer Rülpser ist, bebt die Erde eben entsprechend. Ich habe mir zu den Strandungen selber, außer dass es mächtig traurig ist und dass sehr oft wirklich der Eindruck entsteht, dass das Massensuizid ist, dass die bewusst drüber gehen. Also das ist mein Gefühl, aber kognitives Wissen darum, wie kannst du das schon haben? Dass da Magnetfelder im Spiel sind und die Delfine und Wale trotzdem langsam abmarschieren, weil sie vielleicht ihre Aufgabe erfüllt haben oder weil die Menschen vielleicht die Aufgabe übernehmen sollten. Also du glaubst, die marschieren ab, was meinst du damit? Ich glaube, dass die langsam von der Erde gehen. Aha. Jetzt nicht nur in Beifangquoten von Thunfischen oder in Massensterben, wenn die Armee mit großen diese Schallkanonen herumschießen, die haben an die 180 Dezibel, woraufhin allen Delfinen und Walen im Umkreis von 30 Kilometer die Ohren zerplatzen und die Gehörgänge und die Tiere einfach nicht mehr leben können. Und schwimmen. Die stranden dann ja absichtlich, ne? Die schwimmen aber richtig mit Bauch oben auf. Die sind zum Teil gleich von dem Schlauch tot und das andere ist, dass sie einfach an irreparablen Schaden erleiden und natürlich auch stranden, freilich. Mhm. Ja, das ist generell ein Problem, das wird Schallkanonen genannt, aber auch das normale Sonar erzeugt ja, was weiß ich, 130, 140 Dezibel oder irgend sowas, also, oder so einen Puls zumindest, so einen starken Puls, der dann reflektiert wird und wo man dann halt quasi Sicht hat, eh ähnlich wie die Delfine sich orientieren, nur machen die das, glaube ich, in anderen Frequenzen und auch viel und effizientere denkt, Weise wahrscheinlich. Ja, also, und wenn ein Fremdfisch dabei stirbt, dann passiert das unter ganz bestimmten Bedingungen, dass ein Delfin zum Beispiel einen Beutefisch in 5 Meter Entfernung mit seinem Ultraschall sehr wohl betäuben kann. Nutzen das auch, das ist ja absolut faszinierend. Also die können dann quasi so einen Puls wie ein U-Boot-Radar ausschicken, aber wirklich als Waffe gegen Fische und dann so ganz bequem. Und betäuben den Opferfisch. Die schönste Visualisierung von der Geschichte, wie ihr Ultraschall auf die Ferne funktioniert, ist vielleicht das Spiel, das sie oft in Delfinarien machen, dass sie mit Luftblasen, mit Luftringen, wie wir die Rauchringel uns vorstellen können, so machen die Luftringel und spielen sich damit vor lauter Langeweile im Delfinarien, wenn sie nicht gerade irgendeine Vorstellung haben. Ja, auf jeden Fall sind sie sehr gelangweilt und spielen sie dann halt mit Luftringen. Und wenn sie dann irgendwie Lust haben, dann schießen sie mit einem Ultraschall auf dieses Luftringel und das zerberstet wie der Asteroidengürtel. Das schaut genial aus. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, das gar schon mal gesehen. Ja, also nicht live, aber auf einer. Aber einfach die Vorstellung, dass du mit dem Ultraschall so arbeiten kannst. Ja, und die Verspieltheit aber auch. Jetzt allein an diesem Beispiel sieht man eigentlich, okay, wir haben es da schon mit besonderen Tieren zu tun, unter Anführungszeichen mit besonderen Lebewesen zu tun. Ja. Also ich bin der Meinung, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, und ich weiß nicht genau, irgendwann ist mir das einfach vor ewiger Zeit, also dass uns eigentlich Delfine völlig ebenbürtig sind. Ich habe dafür jetzt keinen Beweis, ich weiß, Delfine bauen keine Städte und so. Mhm. Das könnte man jetzt so deuten, dass sie eigentlich uns doch intellektuell unterlegen sind, aber wenn man sich da manche Großstädte anschaut, vielleicht sogar ein Zeichen, dass sie uns überlegen sind. Schon. Tatsache, sie brauchen sie nicht, sie brauchen diesen ganzen Schmarrn nicht und sie leben eigentlich in freier Naturbahn ein Leben, das ja unbeschreiblich ist. Also, und da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, wenn man es vielleicht schafft, quasi, also Birgit Bader hat es ja auch geschafft, quasi die Welt durch die Augen von einem Delfin zu sehen, wenn man also diesen Kontakt aufnimmt, wo es dann ja wirklich die Kopfdecken wegsprengt, weil es einfach, weil man sich dann schon wahrscheinlich auch als Mensch jetzt in seinem, wenn man dann wieder in seinem Tagesbewusstsein ist, ein bisschen klein und fast das ist genau schäbig das vielleicht, was jetzt überhaupt nicht Sinn, glaube ich, des Ganzen ist. Aber es ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr, sehr erhebendes Geschichtel, wenn man die Perspektive einmal haben kann. Ne? Ganz richtig. Das ist auch das, was wir vorher gesprochen haben vom Adrian Käsele, seinem Dolphin Dream, dass der genau so eine Situation beschreibt, wo der Delfin den Kontakt zu dem Surflehrer herstellt und der Surflehrer im Traum zunächst in dieses Delfinbewusstsein einsteigt, um später bewusst mit Hilfe des Delfins in dieses Bewusstsein einzusteigen. Und wir kommen dann wieder auf alte Muster, wie es die Aborigines sagen, dass es einfach über Artentechnik, über das Didgeridoo spielen zum Beispiel, dass du wieder ganz in diese Dreamtime eintauchst. Mhm. Das wäre vielleicht sehr, sehr naheliegend, dass wir dieses Bewusstsein für uns neu entdecken. Wieder neu entdecken. Und viele glauben ja, dass also Delfine uns dort durchaus sehr behilflich sein können. Ja? Und wie das werden wir, das habe ich mit Birgit Bader besprochen. Das Interview wird dann, nachdem die Sendung im Archiv auftaucht, auch downloadbar sein. Das Ganze hat so fast 50 Minuten gedauert. Und das werden wir heute besprechen. Ja, es gibt ja ein paar schillernde Figuren. Also zum Beispiel, also du hast den Adrian Käsele hast schon genannt. Der so der Autor von Dolphin Dreams ist. Das ist ein Roman, oder? Oder ein Roman so Facts. Ähnlich wie ein Roman. Er ist Seher und ist ein sehr spiritueller Mensch, der da in Slowenien zu Hause ist oder vielleicht Kroatien. Ich kenne mich da nicht so gut aus. jedenfalls sehr an der slowenischen Grenze, nicht weit von da, und hat sein eigenes spirituelles Camp. Also es ist, Delfinbewusstsein ist nicht sein Hauptgebiet, es ist sehr spiritueller Lehrer. Dann gibt es da noch den Horace Dubs, das ist einer der schillerndsten Figuren. Vielleicht das ist der Grand Senior der Delfinszene, der war, was war denn der? Der war Pharmakologe und hat ein Erlebnis mit seinem noch nicht allzu alten Jungen gehabt. Der war mit seinen beiden Söhnen in Schottland und die sind schwimmen gegangen, obwohl so schlechtes, kaltes Wetter war. Und der eine Bub ist in Kontakt mit einem Delfin gekommen und ist plötzlich auf einem Delfin dahin geritten. Na, als Vater hat er da sein schönes Erlebnis gehabt, aber sie haben sehr intensiven Kontakt mit diesen Delfinen dort gehabt in dieser Bucht. Und seitdem ist er richtig crazy for Dolphins und er sieht es als seine Mission, sämtliche Beta-Blocker abzusetzen und stattdessen Endomorphin in reinster Natur zu genießen. Die gehen auch bei schlechtestem Wetter, bei kaltestem Wasser, mit ganz dicken Neoprenanzügen in der Busbucht von Dingle zum Beispiel mit dem einzelnen Delfin ins Wasser, mit Depressiven, mit Handicapped People, bei jedem Wetter, bei jeder Witterung sind die im Wasser und der Horace Dubs ist dabei und predigt wieder, dass er sagt, du brauchst nichts anderes, du brauchst einfach nur Delfin im Blut. Und ja, das ist interessant, dass er auch eine Joan Ocean, die ja auch quasi multidimensionales Bewusstsein aus diesem Delfinerlebnis heraus beschreibt. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, okay, mein Erlebnis damals mit Delfinen war, wir sind da irgendwie so an der Wasseroberfläche gelegen und so, und dann, ich habe mir da alles Mögliche dann vorgestellt und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich gesagt. Aber die schwimmen enttäuscht, weißt du, man stellt sich da. Die schwimmen halt unten durch und schauen sich das ein bisschen an, schwimmen ein bisschen hin und her. Man sieht sie, das ist eine irre schnell, ja, wie am Fidschi-Ball vorbeiziehen. Und das war dann schon eindrucksvoll, aber also in diesem Fall bin ich jetzt nicht irgendwie in ein anderes Bewusstsein gefallen. Aber wie passiert denn das dann? Wie kann man dann in anderen Situationen, das war offenbar nicht die Situation, wir waren also ein Rudel von Weißen, die da irgendwie ein Rudel von Delfinen einfach einmal sehen wollten, so ein erstes Hallo. Aber wenn das dann intimer ist, dann ist da ja viel mehr möglich. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja. Also ich glaube mal, dass die Delfine nicht in Sachen Hautfarben unterscheiden. Ja, obwohl sie in Mosambik waren. Es war in Mosambik, ja. Und die Schwarzen dort schon schweinearm sind, es tut dann wirklich das Herz weh. Wenn ich dem Delfin das erste Mal begegne, bin ich natürlich selbst sehr, sehr erwartungsschwanger. Oh, der heilige Delfin. Und das geht ja, passiert so oft. Ne? Was, der schwimmt jetzt einfach bei mir vorbei. Der bemerkt nicht meine Größe. Und es ist so. Der müsste mir, hallo, du müsstest mich doch erkennen. Nein, das ist nicht ganz so. Und manchmal sind die sowas von super cool. Also die coolsten überhaupt sind zunächst wirklich die Tümmler, obwohl wir die als liebste Delfine kennen. Also die Bottlenose, die können manchmal sowas von cool sein, wenn du im Wasser bist und nicht einmal gescheit schwimmen kannst. Hallo, mit dir rede ich ja gleich gar nicht. Bitte, du kannst nicht einmal gescheit abtauchen. Na komm, verschwind. Ich gehe jetzt wieder weiter. Und andere wieder, die ganz verspielt sind, die sind die Fleckendelfine, die sind einfach irre neugierig. Da kann man aber nicht, bei den Tümmlern sind vielleicht Gruppen von 6, 8, 12 da und die Fleckendelfine sind 100, 200 und da kommt jeder vorbei. Ah, was bist denn du für einer? Hey, na, du kannst nicht gescheit schwimmen, du kannst nicht gescheit tauchen. Na, ist auch wurscht, aber interessant. Tschüss, für dich, weiter geht's. Und das ist ein spritziges Temperament und plötzlich bist du aber genau in dem Geist drinnen. Ich weiß auch nicht, wann das jetzt konkret passiert, aber wie ich in einem Boot gesessen bin und so die Leute herumgeschaut, die einen waren total albern, die anderen waren, die sind vor lauter Glück so nur mehr ins Heulen gekommen. Ja, also wirklich ein irres Phänomen, wie ein Impact, wo du jetzt Handgranaten mentale da reingeworfen hast. Heilige Handgranaten. Heilige Handgranaten mit Heiligen Geist, der da verspritzt. Aber in Summe hast du gesehen, oh, das hat jetzt da schon mächtig was bewirkt und die kennen die Leute auch, die in diesem hundertprozentigen Delfinbewusstsein drin sind. Die sind einfach spritzig, die sind witzig, die haben immer ein Grinsen in den Augen und es ist, ich mach den Vergleich sehr, sehr gern, dass ich sage, das ist wie zwei Glaserl Sekt oder wenn jemand schon einmal irgendwie ein Gras genossen hat, dann würde ich jetzt einmal sagen, ein sehr aufgewecktes Graserl, wo ja, die Leute einfach sehr gut drauf sind, über jeden kleinen Schmoren lieb lachen, nicht stundenlang sie abkeksen und der Körperkontakt total wichtig ist, ohne dass das sexistisches Grapschen wird. Es ist einfach wie alle Leute sind Geschwister und das Phänomen dabei würde jetzt einmal auf den Geisterdelfine und wenn man es in Sachen Chemie definieren sollte, dann ist für mich das Endorphin bzw. Endomorphin das Hauptverantwortliche, das mir sämtliche Angst und sämtliche Vorbehalte wegnimmt. Also theoretisch wäre dieses Präparat das Beste, das ist eher körpereigenes Rausch. Gift? Na, es ist Rauschmittel. Ein Neurotransmitter ist ja kein Rauschgift. Ne? Ja, obwohl du whatever, ja. Es ist jedenfalls Endorphine, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Ausschüttung stimulieren kann, aber. Ja, und dennoch ist es wie ein Rausch, ne? Naja, also wir kennen absolut. Das. Absolut. Ja. Der Beste. Also und Marathonläufer oder ja, Langstreckenläufer kennen das, ne? Ja, du hast das im Grunde genommen noch ein Unfall auch, was ja, jetzt ein weniger schöner Anlass ist, aber im Grunde genommen nimmst du ja nur die Angst. Und auch Sterbende haben quasi kurz vorm Übergang diesen Schub Endomorphin und verlieren plötzlich sämtlichen Krampf, sämtliche Angst, kriegen dieses Glänzen in den Augen und gehen mit einem Lachen rüber. Auf das können wir uns ja jetzt schon freuen. Ja, also auf das freue ich mich. wirklich. Ja, also das ist schon interessant. Ich habe, es ist eh verlinkt, jetzt im Ankündiger derzeit noch oder später dann vom Eintrag aus, ja, die Courtney Heasy, es ist ja auch ein Bild von ihr drinnen und ja, das ist also so wie du das beschreibst, also dieses ja, Delfin-Geschnattere, wenn ja, Delfine rausschauen und die, ja, die reden so, also ja, und die, auch sehr haptisch, mhm, aber wie du ja, sagst, eben so ganz natürlich ja, und dermaßen angenehmes Wesen, mhm, wo wirklich diese Verbindung da ist, weil du hast vorher den Begriff Delfin-Menschen genannt, ja, das stimmt, das kann ich bestätigen, es gibt Delfin-Menschen, also Menschen, die viel mit Delfinen zugebracht haben, mhm, oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen so eine ganz starke Verbindung haben, die sind wirklich anders und sind auch sehr ähnlich diesen Tieren, wo sie keine Flossen haben natürlich, zumindest ja, keine angewachsenen, aber das kann ich gut nachvollziehen. Und das heißt, was passiert, wenn du jetzt vielleicht nochmal beschreibst, deine Erfahrung mit, wo du dann. Mit dem Delfin. Ja, du hast vorher zum Beispiel gesagt, du hast noch nie vorher irgendwie, wo dir dieser Delfin einen Satz gesagt hat, lass es nach unten durch ja, und das andere diese, war. Diese Schwermut. Ja, ja, Schwermut trennt. Ja, Schwermut trennt, ja. Lass ja, es nach unten. Das ist ja, wirklich ein schöner Satz. Und du hast das irgendwie so beschrieben, das war zum ersten Mal, dass wirklich, dass du das Gefühl gehabt hast, dass da von außen eine Information, oder dass da Information das plötzlich da ist, die, wo du überhaupt nicht weißt, wo die herkommt. Richtig, so wie bei SETI. Endlich haben wir Kontakt nach ja, außen. Dein persönliches Wow-Signal ja, war ja, Delfin. Ja, genau. Und es hat so geflasht und ich habe so viele Fragen gehabt und ich habe so viele Antworten gekriegt und ich habe einfach jedes Mal, wenn ich in Gomera bin und ich bin, glaube ich, schon Stammgast und wenn ich mal im Rollstuhl und alt dahin trödel, dann werde ich sicher noch immer in Gomera sein, allein aus Dankbarkeit zu dem Phänomen der Erstbegegnung mit den Delfinen. Also ich fahre sicher ein bis zweimal im Jahr nach Gomera und ich kenne dort alle Läden, ich kenne dort alle Leute und es sind mehr oder weniger Freunde und ich bin in Maria Trost weiter von mir daheim entfernt als in Gomera, wenn ich jetzt mit der Straßenbahn auf die andere Seite der Stadt fahre, weil von mir aus brauche ich nur 5 Minuten zum Flughafen und bin in 4 Stunden in Gomera. Und ja, das ist, also, das ist zum einen. Das andere war, dass ich wirklich langsam zu verstehen begann, wie interagieren die mit mir? Und ich habe mir da auf dem Zettel diese Krone aufgezeichnet, die ausschaut wie vom Froschkönig, die Krone. Das hat mir eine bekannte Seherin einmal gesagt, sie sieht auf meinen Kopf eine Krone, nachdem ich gerade von den Delfinen zurückgekommen bin. Und ich habe zunächst mit dem Begriff Krone, Delfine, jetzt, ja, es schaut so aus wie Froschkönig, was soll der schmoren? Bis ich dann an einer Frucht, nämlich an Granatapfel gesehen habe, das ist Teil der Blüte und damit habe ich dann endlich eine Erklärung gehabt, auch für diese telepathischen Eingaben, die ich aus der Ebene kriege. Ich kann es jetzt nicht einmal sagen, ob es jetzt der Delfin selber war, den ich jetzt gerade gesehen habe. Es ist, wenn ich das Gruppenverhalten von einem Delfin-Bot und diese Schulen, heißt also entweder Bot oder Schulen und bestehen aus Gruppen, was weiß ich, 30, 50 Pärchen und Kids dabei, mit dem eigenen Kindergarten, wenn ich das Bewusstsein dieser Schule, dieser Delfinschule hernehme, dann könnte das genauso dieses übergeordnete Bewusstsein sein, das mit mir kommuniziert oder ich das Gefühl habe, dass es mit mir kommuniziert und es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, es ist etwas sehr Konkretes. Ja, und wenn du ein bisschen Geistforscher bist, dann und ich bin aber auch 3D-Mensch, dass ich im normalen Straßenverkehr zurechtkomme und nicht esoterisch auf der Wolke abkomme. So finde ich das einfach toll, wenn du gewisse Phänomene dann auch hinterfragen kannst, die dann passieren. Wie gesagt, also auf den Punkt gebracht, ich habe über dieses Bild der Krone eigentlich auch den Zugang über dieses Kronenchakra gesehen und dann verstanden, dass Könige und andere Herrscher das eigentlich nur als Verstärker gehabt haben, dass sie über diese Antenne kriegst, das Signal einkriegen. Und oder es war vielleicht so, naja, man hat vielleicht gar nicht mehr gewusst, was es eigentlich ursprünglich bedeutet hat. Und ja, das ist ja bei nur Film, nachgebildet, was ja, vielleicht ja, das ist ja bei vielen so quasi Erleuchtung symbolisiert oder so. Ne? Wobei ich das schon glaube, also wenn ich das Gold und diese Edelsteine anschaue, dann glaube ich schon, dass das ein Verstärker Ding ist. Also interessante Idee, ja. Über die Spitzen, über die Geometrie, über die Steine bin ich mir ganz sicher, dass das ein Verstärker dafür ist. Man müsste sich das einmal anschauen, wie das von der Geometrie aufgebaut ist, weil wenn das tatsächlich ein Verstärker sein soll, dann müsste es eigentlich geometrischer irgendwie an Footprints da geben. Es kann dann nicht völlig willkürlich gebaut sein, oder Anführungszeichen. Aber okay, da kommen wir jetzt, glaube ich. Das geht jetzt das wirklich geht jetzt weiter. Sehr weit. Zurück zu den Delfinen, beziehungsweise auch zu den Orcas und Walen vor allem auch. Aber diese Tiere, und ich glaube, Wale und Delfine sind sie da sehr ähnlich, brauchen ja auch keinen Schlaf. Die sind quasi im Standby-Betrieb oder so ähnlich. Richtig. Die Cetaceans, sprich Zahnwale, Cetaceans sind alle Wale. Und die Zahnwale, die jetzt diese Gruppe sind, wo die Delfine auch dazugehören, zeichnen sie nur dadurch aus, dass sie Zähne haben und nicht Barten wie die Bartenwale. Und das ist jetzt einmal die große Trennung. Es gibt die Zahnwale, die Bartenwale und die Delfine als kleinste Gruppe der Zahnwale. Alle diese Wesen sind Meeressäuger, werden lebendig geboren. Ja gut, das werden die anderen Fische auch. Na doch, die werden in Eiern oft gebrütet. Ja. Na, die werden lebendig geboren und müssen ab der ersten Minute sofort atmen. Die Mutter schiebt das Junge gleich an die Oberfläche, dass es einmal atmet, aber es muss bewusst atmen. Das heißt, es ist kein reflexmäßiges Atmen, wie das bei uns stattfindet. Also ich kann beruhigt schlafen und ich werde nicht vergessen zu atmen im idealen Fall. Aber bei Delfinen ist das nicht so. Die müssen stets bewusst atmen und dadurch könnten sie theoretisch nie schlafen. Jetzt hat sie da eine ganz tolle Technik rausentwickelt. Sie schalten Hirnhälften auf Standby und kriegen dadurch ein ganz anderer Denkort. Wenn wir Methoden wie Hemisync oder so anschauen, dann geht es dort raus, dass sie Hirnhälften in den Alpha-Bereich runter vor. Bei dem Hemisync zum Beispiel ist es so, dass beide Seiten in die 8 Hertz und drunter reingefahren. Es gibt ja auch viele andere Meditationsmethoden, wo ich noch tiefer runterkomme in meiner Hirnfrequenz und die Yogis dann nur mehr 3 Herzschläge pro Minuten haben und nur mehr ganz, ganz selten atmen. Das geht alles, indem ich meine Hirnfrequenz absenken kann. Die Delfine tun das auch und haben als Schlaf sowas wie einen Halbwachschlummer, indem sie eben Hirnhälften auf Standby schicken. Das ist nur die Erklärung, dass ihr Hirn wichtige andere oder andere Funktionen macht. Das ist übrigens bei Dolphin Dream sehr, sehr schön beschrieben, warum man dort viel besser in diesen Alpha- und in diesen Theta-Bereich reinkommt. Mit Atmungstechnik, und wir haben ja vorher über diverse Atemtechnik-Erleuchtungsmethoden schon geredet, mag durchaus sein, dass das in diese Richtung läuft. Ja, mir ist da jetzt irgendwie, also die Atemtechnik der Delfine ist quasi der Quell ihrer Magie, wenn man so möchte. Sie scheinen da einer der Quellen. Und mir hat das irgendwie dann spontan an das Kriya-Yoga auch erinnert, wo ja durch ganz spezielle und sehr behütete Atemtechniken, also die werden ja nicht jedem weiter, hat halt offenbar, Zustände erreicht werden können, die halt wirklich schon sehr weit gehen und wo auch also physisch sich Sachen tun, die unter Anführungszeichen gar nicht möglich sind. Jetzt bei den indischen Yogis zum Beispiel. Glaubst du, dass es bei den Delfinen sowas ähnliches ist? Durchaus möglich. Mhm. Ich habe noch nie mit den Delfinen gerade darüber gesprochen, aber es ist sehr lustig, wenn das ist mir auf den Bahamas passiert, dass ich vor lauter Begeisterung sehr, sehr tief abtaucht bin und mit einer Gruppe von Fleckendelfinen getaucht habe, wie mir die Luft ausgegangen ist und ich war so gierig, dass ich da mit runtergehe und dass ich die auf jeden Fall fotografiere, weil als Fotograf ist das halt einmal der erstgrößte Ehrgeiz, einfach das geniale Foto zu machen. Auf jeden Fall, sie bemerken deine Atemknappheit. Sie bemerken das und schieben die dann quasi wieder, sie gehen von dir weg, sie sehen, aha, du, oder wenn du Hilfe brauchst, dann schiebst du die an die Oberfläche. Das sind also, Delfine sind ausgesprochen empathische Tiere auch, die also dann auf den Menschen eingehen und merken, wann der quasi wirklich in Not ist und wann er noch genug Luft hat und so weiter. Das ist ja interessant. Delfine nehmen ja sehr viel wahr bei Menschen, auch durch dieses Ultraschall-Sonar, das sie da irgendwie verwenden. Ja. Ich denke, sie sehen zum einen über dieses Sonarsystem, zum anderen nehmen sie über ihr sicher höheres Bewusstsein, das ist jetzt einmal eine Behauptung, die ich in den Raum stelle, ohne dass ich es wirklich beweisen könnte. Wir haben Erfahrung gehabt, vor 5 Jahren durfte man im Gebiet von den Kanaren noch mit Delfinen ins Wasser gehen. Das wurde dann nur verboten, weil es sehr viel geschäftsmäßige Übertreibung gab mit Touristen, die dann halt vom Boot aus gleich auf die Delfine draufgesprungen sind, damit sie als erstes dort sind, und Delfine sind da sehr, sehr, sehr empfindlich und es gibt halt Wächterfunktionen und so gab es halt auch sehr schlimme Unfälle, wenn ein großer Delfin, der ist 4 Meter lang, 3,70 Meter bis 4 Meter und hat 600 Kilo, wenn der mit seiner Schwanzflosse einmal antaucht, dann ist das Genick ab und so war das auch in ein, zwei Fällen oder in Fällen, wo die Leute den Delfin angreifen wollte, obwohl er quasi eine Warnhaltung eingenommen hat, Warn laut abgibt, also der stellt sich auf wie ein Königskobra, zeigt die Zähne und macht langsam Krrr. Und wenn jemand dann noch immer sagt, Ma, das ist aber lieber Flipper und der muss ich unbedingt krapschen, und dann ist er selber schuld, wenn der dann einmal ausflippt. Und bei den jungen Delfinen wird das so gemacht, wenn die frech sind und auf wiederholte Verwarnung nicht aufpassen, dann wird der mal kurz taucht. Das heißt, der Junge kommt jetzt nicht einmal gescheit zur Oberfläche, dann stellt sich quasi eine Amme über den jungen Delfin und lässt den nicht Luft holen. Mhm. Das heißt, der kommt ganz schön in Stamperl und dann sagen sie ihm, hey, bitte fügst du jetzt in die Gruppen ein oder was ist los? Ne? Und das kann halt heftiger auch werden, und Delfine machen das als Erziehungsmaßnahme mit Abergläubigen oder aberwitzigen Touristen auch, die unbedingt Flipper krapschen müssen. Also jetzt zieht er nochmal kurz unter die Oberfläche und wenn er genug hat, gibt er wieder nach oben. Und richtig, so quasi. Aber es, ja genau, also das ist die Erziehungsmethode, dass du einfach einmal der Luft entzogen wirst, aber so wie das bei der einen Geschichte in Teneriffa passiert ist, dass der Delfinbulle dann diese Frau, die allzu frech war und halt die Finne angegriffen hat und dann mit ihrer Kamera noch am Rumpf von dem Delfin antuscht ist, der hat sie dann beim Knöchel runtergezogen auf vielleicht 4-5 Meter und die Frau ist ihm kollabiert und im gleichen Augenblick hat er das aber gecheckt und hat die Frau an der Hand zur Leiter von dem Boot wieder hinbracht. Also das ist, ich meine, wenn bei uns einer auf die Birnen kriegt, dann geht doch der nicht her, der ihm eine auf die Birnen gibt und bringt ihn zur nächsten Stelle, wo er versorgt wird. Ne? Delfine sehen aber manchmal auch Krankheiten bei Menschen über dieses... Durchaus. Ja. Das war in der Zeit, wo wir noch mit Delfinen im Wasser waren, in den Kanaren, im kanarischen Gewässer, sind wir sehr oft rausgefahren. Und da war eine Situation, da war ein sauerstoffgeschädigtes Kind, es war vielleicht 3 Jahre, und die Delfine nehmen das sehr wohl, sehr wahr, wenn jemand Hilfe braucht. Und es war die Melanie, eine Freundin von mir, die ins Wasser gegangen ist mit dem 3-jährigen Kind. Und es haben sie dann 5 Delfine um Melanie und Kind aufgebaut. Die waren vielleicht 3, vielleicht 5 Meter entfernt. So genau kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern. Und haben die Melanie hat gesagt, ein Sonargewitter auf die beiden abgeschossen. Also primär hat es dem Kind gegolten. Nur die Melanie hat für den Rest des Tages ihre Knie sowas von weich gehabt. Sie hat gesagt, sowas hat sie überhaupt noch nie abgekriegt. Sie war schwindelig. Sie hat sie an dem Tag nicht mehr eingekriegt. Aber es war ihre Energie und dem Kleinen ist total gut gegangen. Und ja, also Delfine sind sowas von sensibel, dass sie die Schwangerschaft von Frauen bemerken, wenn die Befruchtung vielleicht 2-3 Tage alt ist. Also die Frau weiß noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Und die Delfine kommen schon her, hallo Kollegin, wir helfen dir, wenn es soweit ist. Und die haben auch so die Gebärgemeinschaften, super, echt schön. Es gab doch einmal diesen Fall von dem Herrn, glaube ich, der Lungen... Achso, mit dem Lungenkrebs, ja, das war ja eine steile Geschichte. Ne? Dass dann ein Delfin ihm genau dort die Rippe rammt und ihr Schnauzerl ist ganz schön heftig. Ja. Der hat eine gebrochene Rippe gehabt nach der Delfinbegegnung und beim Röntgen hat man festgestellt, dass er dahinter einen Lungenkrebs gehabt hat und dadurch hat man den entdeckt. Also Delfine sehen mehr als Menschen. Kami möchte wissen, warum bringen manchmal Delfine Wale um? Also größere Wale müsste man da jetzt korrekt sagen. Also dann kennt man ist, dort... Ist das so? Naja, also die größte Art von Delfinen oder der größte Delfin ist der Orca. Mhm. Und über das haben wir schon mal geredet. Also ich sehe, dass der ein sehr magisches Ding ist. Ich habe keine Antwort drauf. Und die einzige Antwort ist, wieso überführt die schwarze Madonna Menschen ins Jenseits? Das enthebt sie meiner Betrachtung. Du hast jetzt schon erwähnt, Orcas, das sind ja wirklich sehr interessante Tiere, also Riesendelfine könnte man sie jetzt auch nennen. Ich würde mal sagen, einer der effizientesten Raubtiere auch. Also ich glaube, wenn man mit einem Orca ein Problem hat, dann hast du ein Problem. Dann hat man nicht lange ein Problem. Na doch, ich kenne Freunde, die haben beim Segeln in die Karibik mit einem Aluminiumboot scheinbar ein Junges gerammt. Mhm. Beim Segeln kann da einiges passieren. Du kannst kentern, weil du auf einen Container auffährst, oder du kannst da mal auf einen Wal aufrumpeln und scheinbar ist dem das passiert. 2 Orcas haben dieses Segelboot die nächsten 8 Stunden so malträtiert, dass der mit Glück reden konnte, dass der noch in einen Haufen gekommen ist. Die haben das Boot förmlich zerlegt vor lauter Wut. Also die sind richtig böse. Und ähnliche Geschichten gibt es von den Fischern in Gomera. Dort in Gomera werden die Thunfische rausgeangelt, also nicht mit Netzen gefangen. Und dort kannst wirklich beruhigt Thunfisch essen, kannst anschmoren und schmeckt auch gut. Aber quasi die angeln die raus. Und da waren zwei Orcas auf den großen Thunfisch scharf und haben irgendwie insistiert, dass die Fischer diesen fetten Thunfisch jetzt wieder hergeben. Und die Fischer haben gesagt, na, machen wir nicht, der gehört uns. Und die zwei Orcas haben sie hinten auf das Heck von dem Boot draufgeworfen, bis die Fischer so weich waren, dass sie den Fisch wieder abgegeben haben. Dann sind die Orcas wieder losgezogen. Also, sind nicht nur lieb. Sind nicht nur lieb, sind aber, wie du gesagt hast, sehr altruistisch auch, also Orcas. Also zeigen ein sehr ungewöhnliches Verhalten. Aber das würde ich für alle Delfine sehen. Ja. Aber kannst du das ein bisschen ausführen? Die Aufopferung meiner selbst im Vergleich zu den Menschen oder dass ich das irgendwo helfen kann, weil diesen Altruismus sehe ich dort jetzt, oder ich kann es nicht verstehen, wenn Orcas zum Beispiel einen großen anderen Wal zerlegen und den auch stundenlang zerlegen, das ist grausig. Oder ich war mal in Oman, da ist eine Gruppe von Delfinen, ist freiwillig gestrandet, die sind an Land gegangen, weil zwei Orcas in der Bucht waren. Wenn Orcas da sind, gibt's Funkstille. Keiner möchte jetzt unbedingt ins Nirvana gehen, aber scheinbar sind die Orcas genau diejenigen, die die Kollegenschaft ins Nirvana bringen. Also noch einmal, ich kann darüber nur erahnen, nichts aber konkret sagen. Also die Orcas sind jene Delfine, die dann auch Wale töten? Ja. Also es gibt keine anderen Delfine, die andere Wale töten, aber Orcas auf jeden Fall. Und, ja. Gut, aber sie haben ja auch eine andere Seite. Können wir vielleicht auf die nur ein bisschen eingehen? Ja, ich habe den Free Willy nie gesehen und ich möchte so gern, also wenn ich jetzt den Sound von, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe noch nie eine Begegnung mit einem Orca gehabt. Mhm. Einmal mit dem Bernd Brederlau in Gomera mit einem falschen Orca, der hat aber, wie wir im Wasser waren, knurrt und wir haben gesagt, okay, ja, das Wasser ist eh viel zu kalt, wir wollten eigentlich gar nicht ins Wasser gehen. Aber das sind ja diese Haie, die dann so, na, da gibt es ja auch Riesen, es gibt ja, na Blödsinn, es gibt es eine Haiart, oder, nein, das ist eine Walart, die aussieht wie ein Hai, sorry. Das ist der Walhai. Ja, Walhai, genau. Ja. Ja. Ein falscher Orca, was heißt das? Der falsche Orca ist, der ist so bezeichnet, der ist kohlrabenschwarz, schaut aus, ist schlank wie ein Torpedo, schaut cremig aus. Und ist gleich lang und ist eigentlich noch gefräßiger, was Kollegenschaft angeht. Also der geht wirklich auch Delfine an. Okay, ist es ein Orca das, jetzt oder? Das mehr? Ist ein Orca, wird aber False Orca genannt. Aha, okay. Und der schaut nicht aus wie der Willi, der ist nicht schön schwarz-weiß und wie die Klosterfrau Melissengeist. Was das so schwarz-weiß und ja, es hat ein bisschen was von einer Nonne, der Orca. Mhm. Aber der falsche Orca ist kohlrabenschwarz und ist viel schlanker geschnitten wie ein Torpedo. Und ja, der hat einmal kurz knurrt und dann sind wir wieder aus dem Wasser gegangen. Ja. Und der Walhai, wie Rakete ganz richtig gesagt, ist ja ein Planktonfresser, also das war jetzt nur von mir falsch. Ja, die sind aber total falsche Richtung. Friedfertig gewesen. Ja. Und Orcas, also direkt selbst Erfahrung hast du mit ihnen noch keine gehabt. Aber du hast mir im Vorgespräch, hast du das altruistische Verhalten dieser Tiere betont. Das war die Birgit, die das betont hat. Ah, das war die Birgit. Dann, und, okay, die Birgit hat nämlich auch ein Beispiel genannt, wonach es ist ein indigenes Volk und ich glaube in Neuseeland oder in dieser Ecke der Welt zumindest, die also Orcas quasi noch über Gott einstufen. Ja, genau. Womit dann quasi der Orca zu Gott wird, also so verstehe ich das jetzt zumindest. Aber ich finde es sehr interessant, also wo ja, quasi Orca spannend, das absolut höchste Tier ist und der Ursprung von allem. Hm. Und schau, dass wir keinen Sound haben von Orcas. Also wenn ich Orca-Sound höre, dann zieht es mir die Gänsehaut bis zum Scheitel rauf. Mhm. Also das ist und die Nummer, die wir da gespielt haben am Anfang, das war, also ich habe da kurz gesagt, Projekt Kairos, Kairos, ne? Kairos und als Gegenspieler von Kronos. Ja, und da die haben also auch mit Unterwassermikrofonen sehr schönes Delfine Projekt, und auch Wale aufgenommen, oder? Ja. Also sehr viel Pilotwale, das war glaube ich die Hauptspezies, das sind diese Minkwale, die sind vielleicht so bis 6 Meter groß und schauen aus wie Baba Papas, nur in Schwarz gehalten. Und das Projekt Kairos ist vor, ich glaube, 6, 7 Jahren schon wieder aus gewesen. Dann müsste es theoretisch vor 10 Jahren gestartet haben. Eine Kommune in Berlin mit einem Ableger in Portugal. So detailliert möchte ich das gar nicht wissen, aber. Aber das war schon sehr schön, dass das einfach die Interaktion Mensch und Wale war und dass die ein sehr schönes Holzschiff gehabt haben mit Tonstudio drauf und sie haben sehr, sehr viel schöne Musik gemacht, haben die Musik, die sie gespielt haben, über Lautsprecher wieder ins Wasser gegeben und wieder aufgezeichnet und auf dem Start, auf der Startsequenz, und du wirst sicher noch einmal anspielen. Nicht mehr. War einfach genau diese Interaktion zu hören. Ja. Dass Menschen an Bord musizieren, singen und die Pilotwale einfach okay, das heißt, haben dieses, Response geben. Ja? Dieses Didgeridoo, das wir dann gehört haben, das haben die Delfine und die Wale gehört und die haben dann quasi mitmusiziert und sie haben die dann wieder aufgenommen. Richtig. Das ist wirklich ein faszinierendes Projekt. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, ja, ich habe ja, wie gesagt, von der Birgit Bader auch einen kleinen Auszug aus unserem Gespräch vorbereitet. Wie erwähnt, findet sich dann das gesamte Interview, hat circa Länge von 50 Minuten zu diesem Sendungseintrag als Download. Das Interview habe ich am 18. März gemacht und da war gerade eine Einstreuung von deinem Telefon. Das ist gut, ja. Also das Interview ist am 18. März entstanden, also vor genau einer Woche. Und Vollmond. Genau, Vollmond und am Ende, jetzt nicht in diesem Auszug, aber offenbar haben uns dann die Wale auch zugehört und uns dann gewunken, so vom Meer aus, das habe ich wirklich sehr nett gefunden. Naja, und es ging da vor allem auch darum, was wir von diesen Tieren lernen können und wie diese Kommunikation abläuft in beide Richtungen. Ja, jetzt spielen wir es einfach, hier ist also Birgit Bader mit dem Auszug aus dem Interview von vor einer Woche. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir viel lernen können von Delfinen und Walen, was Verbundenheit und Empathie und einige Qualitäten auf der Erde angeht, die vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurden und die wir eventuell zum Überleben brauchen, wenn wir hier weiter agieren wollen. Und von daher ist es mein Traum, einfach so einen Ort für interspezifische Kommunikation aufzubauen, an dem Menschen und andere Lebensformen sich austauschen können, ohne dass die menschliche Sichtweise so im Vordergrund steht. Weil was bis jetzt immer passiert, ist, dass wir Menschen normalerweise einfach von unserer Sichtweise ausgehen. Und die Voraussetzung für einen Austausch, so wie ich ihn anstreben würde, sind zum Beispiel telepathische Kommunikation. Und das war etwas, was ich schon als kleines Kind einfach hatte. Ich empfange immer Bilder von Hunden, von Pferden und später auch von Delfinen. Und ich denke, dass die Kommunikationsform grundsätzlich allen zur Verfügung steht. Die wird nur in unseren Gesellschaften nicht trainiert. Aber wenn Kinder machen das ganz natürlich. Wenn wir auf die Kommunikationsebene uns der öffnen und unsere Erwartungen loslassen, denke ich, dann werden wir auch Antworten auf diese Fragen finden und werden andere Lebensformen ganz anders wahrnehmen und auch von ihnen lernen können. Erzähl doch mal über deine, also du sagst, diese Kommunikation findet jetzt nicht natürlich in Sprache statt, so wie wir jetzt sprechen, sondern findet auf einer, du sagst, telepathischen Ebene statt, wo Bilder übermittelt werden. Wie diese Übermittlung jetzt genau vor sich geht, ich glaube, da könnte man jetzt ohnehin nur spekulieren und das ist jetzt auch für diese Diskussion egal. Aber kannst du konkret über deine Erfahrungen erzählen, über deine Eindrücke, die du bekommen hast von der Arbeit mit Delfinen, wenn du tatsächlich in diese Kommunikation eintrittst und was du dabei gelernt hast? Ja, also ein ganz deutliches Beispiel ist zum Beispiel bei den Walstrandungen, wo ich war. dass die Wale ganz eindeutig und ganz direkt auf Gedanken reagieren. Wenn man ihnen mit Gedanken einen Weg vorzeichnet, zum Beispiel ins tiefe Wasser, folgen sie dem Weg direkt, unmittelbar. Und es ist ganz eindeutig, dass sie darauf reagieren, weil ich habe damit rumgespielt. Man kann sie in verschiedene Richtungen lernen, man kann sie sogar stoppen. Man kann ihnen, ja, man kann sie durch diese Gedanken lenken. Anderes Beispiel, das ich hatte vor ein paar Jahren in Florida bei einer Delfintherapie, aber mit gefangenen Delfinen, wo die Delfine im Becken mit uns geschwommen sind und ganz eindeutig auf Gedankenbilder reagiert haben, zum Beispiel im Spiel mit, wir hatten so eine Plastiktüte im Wasser und die ganz direkt drauf reagieren, wenn wir einfach gedacht haben, was sie mit der Plastiktüte machen sollen. Und die waren nicht trainiert auf diese Art von Spiel. Es gibt auch zahlreiche Dokumentationen von Delfintrainern, die Delfine und Wale, die in Gefangenschaft sind, auf diese Weise trainieren. Also die Kommunikation von Richtung Mensch nach Wal, nach Delfin, scheint also tatsächlich zu funktionieren aus deinen Erlebnissen. Wie schaut es mit der anderen Richtung aus? Die andere Richtung ist meiner Erfahrung nach eben erfordert, dass du A, deine Erwartungen loslässt und B, dich völlig öffnest dem Kanal, der da auf dich zufließt. Das fällt uns intellektuell trainierten Menschen oft relativ schwer. Kinder können das zum Beispiel noch ganz leicht. Andere Beispiele sind Tierkommunikatoren, Schamanen, die mit anderen Lebensformen ganz problemlos kommunizieren können. Zum Teil durch Bilderkommunikation, indem sie Bilder empfangen, zum Teil Worte, alle möglichen Formen nimmt es an, aber die Form von Kommunikation, dafür muss man sich, glaube ich, von dem intellektuellen System ein bisschen lösen und einfach öffnen. Dann empfängt man auch Botschaften von den Walen und von den Delfinen. Ist dir das schon mal gelungen, dass du tatsächlich diesen Kanal, der da auf dich zukommt, dass du dich darauf einlassen kannst? Ja, gerade bei der letzten Strandung, weil ich relativ frustriert war dadurch, dass ich so gefühlt habe, dass wir Menschen unser System hatten, wie wir die Wale retten wollten. Und nach 3 Tagen, wo die Wale immer wieder zurückkamen, und die Verbindung einfach null da war. Keiner hat Verbindung aufgenommen zu den Walen. Habe ich mich einfach an den Rand gesetzt mit so einem alten Weibchen und habe gefragt, worum es hier überhaupt geht, warum die immer wieder zurückkommen. Und habe von ihr die Antwort eben bekommen, dass sie davor schon an dem die Antwort wurde später bestätigt, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass sie davor schon gestrandet waren und durch die erste Strandung war der Sonar so dehydriert, dass er nicht mehr funktioniert hat. Und das waren irreparable Schäden und da sie einfach im Wasser sich nicht zurechtgefunden haben, sind sie immer wieder zurück ans Strand gekommen und ihre Message war eigentlich, lasst uns an dem Strand einfach sterben. Das ist der Strand, an dem wir seit Jahrhunderten immer wieder hinkommen. Und ja, und das ist dann letztendlich auch passiert. Von den 82 gestrandeten Walen sind 67 gestorben dort. Nach 3 Tagen, nachdem wir immer wieder versucht haben, sie ins Wasser zu bringen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte, meine sehr traurige auch irgendwie, aber schon, ja. Es geht dann also, wie gesagt, nur einiges weiter. Wir sprechen da auch über die Dogon zum Beispiel. Es ist einer dieser alten Völker, die da irgendwie vor Jahrtausenden schon diese Tiere verehrt haben. Und mitten in Afrika Swimmingpools baut. Und mitten in Afrika Swimmingpools baut haben, wenn es so war. Zumindest ist das eben in ihrer Überlieferung enthalten. Und da ist jetzt aber, glaube ich, recht schön rausgekommen, wie also diese Kommunikation abläuft, dass da also über Bilder sehr viel gearbeitet wird, über Emotionen, ja. aber in deinem Fall natürlich auch über konkrete Sätze. Ja. Du hast jetzt auch noch in der Pause jetzt Ilona Selke genannt, die also da auch mit dieser telepathischen Kommunikation arbeitet. Die da sehr viel über telepathische Versuche spricht, auch Leute ermutigt, das zu tun. Sie hat ihr erstes Erlebnis in Mexiko, Isla de las Mujeres gehabt, dass sie mit ihrem Partner, die machen so Mind-Seminare, dass sie dort eben mit einem gefangenen Delfin das ausprobiert haben, Lichtbälle im Becken zu werfen und der Delfin reagiert total auf diese visuellen Bilder. Also theoretisch wäre ich eher der Mensch, visuelle Bilder zu empfangen als Fotograf. Alles, was ich an Gedanken habe, ist in Bilder abgefasst. Wenn du mir einen Gedanken herwirfst, dann kriege ich gleich wieder ein Bild. Und genau dort, in dem Bereich der Telepathie, kriege ich ganz konkrete Sätze her. Verstehst? Sicher. Eh noch nicht. Also gibt es verschiedene Arten, wie das Ganze abläuft. Ja. Aber im Endeffekt, die Kommunikation, die jetzt zum Beispiel in beide Richtungen geht, sie beschreibt ja auch, dass sie quasi diese Delfine geleitet haben, also kontrolliert, sagt sie. Ich meine, sie haben einfach gesagt, schwimm links und er hat es wahrgenommen, diesen Gedanken, und nachvollziehbar ist er dann quasi so geschwommen, wie sie es immer halt gesagt hat. Das wird dich jetzt dann hinführen zu deinem nächsten Thema, nämlich militärische Delfine. Ja. Aber im Training mit Delfinen geht es genau um das, dass der Trainer den Delfin nicht quasi durch den Ring durchheben kann, damit er ihm beibringt, dass er einen Totfisch kriegt, wenn er 5 Meter überhaupt durch einen Ring durchspringt und dort noch einen Doppelsalto macht. War es viel besser, wenn du jetzt mit irgendwelchen Delfintrainern sprichst, dass die das Bild dem Delfin übermitteln, wer da einer der genialen Trainer ist, der Gott sei Dank jetzt sehr, sehr viel für die Delfine tut, für freie Delfine, ist der Rico Perry, der diesen Film Die Bucht oder Englisch The Cove gemacht hat, der irgendwie nicht schön zum Anschauen ist, wenn man Delfinfreund ist. Und diese Einfühlung, diese Empathie auf der anderen Seite kann auch manchmal ganz schön wehtun, wenn du jetzt in ein Delfinarium kommst und siehst, wie die Delfine dort eigentlich depressiv sind, wie krank die dort sind, wie das System krank ist, dass die Leute einfach mit dem Delfin dort einfach nur Kohle machen. Also nichts gegen ein gutes Geschäft, aber das ist nicht fair, dass ich ein so souveränes, freilebendes Tier in ein Becken einschließt, wo der eigene Sonar das damisch macht, weil die Reflexion vom Sonar in einem Betonbecken mörderisch ist. Also wenn ich in ein Delfinarium komme, und so ist es mir eigentlich, so ist eigentlich die Version entstanden, dass ich sage, ich werde so traurig in einem Delfinarium. Ich werde so depressiv, dass ich eigentlich, obwohl ich in Amerika anschauen wollte, wo kann man überall noch Delfine sehen, wie kann man ihnen begegnen, und dort in diesen gefangenen Lagern habe ich auch überhaupt keinen Kontakt zu den Delfinen herkriegt. Also mit freilebenden Delfinen kommuniziere ich sofort mit dem Geist und kriege wieder eine Lerneinheit eventuell ab, aber im Delfinarium habe ich mir nichts anderes als Depression eingefangen. Deshalb habe ich versucht, in diese Einfühlung, und ich glaube, das, was wir lernen können, überhaupt von den Delfinen, ist Einfühlung. Dass Einfühlung einmal quasi diese Seite ist, dass ich überhaupt einmal mein Gegenüber wahrnehme. Dass ich sage, wo will der eigentlich hin, wo steht denn der? Und ich stelle mir ich einmal dahinter an. Das ist das, was man von Delfinen wirklich lernen kann, dass der wahrnimmt, wann dir die Luft ausgeht. Das ist ja super. Das ist also gut, ja. Und das könnte man auf jeden Fall mal lernen, wenn es auch sehr, sehr viele andere Dinge gibt. Ja? Naja, vor allem das wahrnimmt, dass dir die Luft ausgeht und das aber dann nicht ausnützt. Ja, genau. Das ist vielleicht das Nächste dann. Und keinen Vertrag unterschiebt. Genau. Ja, du hast jetzt eh schon meine Brücke völlig zerstört vorher. Die Militär. Oh, Scheiße. Die militärische Nutzung der Delfine. Ja. Also es gibt also, sind sehr gelehrige Tiere, aber auch natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Brieftaube oder so, sondern sie haben ein sehr starkes Individuum. Ja, auch. Doch. Aber trotzdem scheint es dann möglich zu sein, diese Tiere für militärische Dinge einzusetzen, aber sie haben auch da ihren eigenen Kopf. Du hast da eine recht nette Geschichte erzählt, wo die sie Geschichte dann also. Das ist richtig, stolz bin ich auf das. Oder na, die Delfine haben das eh selber gemacht. Aber mir taugt es trotzdem immer wieder zu erzählen, dass das ist egal, ob es die Israelis, die Russen oder die Amerikaner sind, alle Parteien und von den anderen weiß man es halt bloß nicht. Von diesen drei Parteien ist es dokumentiert, dass sie Delfine für militärische Zwecke ausgebildet haben. Dass die einfachste Geschichte ist jetzt mal Kampftaucher zu begleiten. Momentan ist es so, dass das dressierte Delfine erstens neben Gerätetaucher dabei sind. Und scheinbar zum Schutz von den Tauchern, wenn der Taucher den Delfin zu einem feindlichen Taucher hinschickt, dann hat dieser eine CO2-Spritze an der Nase montiert, so wie ein Maulkorb mit einem Spritzel vorn drin. Und wenn der beim feindlichen Taucher anstoßt, dann kriegt er das CO2 oder direkt eingespritzt und der hat noch ein bisschen zu verabschieden und ist dann mausetot. Also das ist die Methodik, wie jetzt momentan Kampfdelfine noch verwendet werden. Und früher haben sie sehr oft als Minendienst verwendet und genau dort in dem Fall, wo die Delfine eben an feindliche Schiffe Minensprengsätze anbringen mussten, haben die Delfine, wenn sie die Möglichkeit gehabt haben, das eigene Boot auch noch mit einem Treibsatz zu bestücken, stets die Möglichkeit wahrgenommen, dass immer beide Seiten in die Luft zu sprengen sind. Und das, also sie haben das also gerecht verteilt. Oder? Und sie beweisen immer wieder Humor und Weitsicht. Das ist was typisch Delfinisches. Ja? Vielleicht wäre es am idealsten gewesen, wenn sie das von vornherein überhaupt nicht gemacht hätten, aber es ist... Ja, also ich verstehe diese Loyalität zum Menschen auch nicht, aber Gott, da sieht man, dass sie scheinbar den Lernauftrag, dieses Mandat, uns doch was beizubringen, übernommen haben, weil sonst machen sie die Augen zu und schwimmen wieder weiter. Sie brauchten sich nicht fangen lassen. Sie brauchten sie nicht umbringen lassen. Die schauen den Menschen an, die könnten den mit einem Schwanzschlag könnten die den umbringen. Sie tun das nicht. Warum nicht? Warum wehren sie sich dann nicht in solchen Situationen? Warum lassen sie sich das gefallen? Das ist das, was du mit Altruismus angesprochen hast. Ich habe einmal kurzes mystisches Erlebnis, das darf als halbbeleuchteter Fotograf ja doch drin sein. Ne? Ja. Ich habe einmal so eine Situation wahrgenommen, da war ich mit Freunden in Lourdes und die haben sich einfach auch so esoterisch verhalten, dass ich irgendwie dann schon bald einen Zuhren gekriegt habe, was da für Blasphemie auf dem Platz da unten vor der Kirche ist, doch der Fluss, der den Stern dort das letzte Mal berührt, der die Energie auf dem Platz von Lourdes hingibt. Es hat der Fluss dort fast eine Herzform um die Stadt und berührt einmal noch den Felsen, also den Ausläufer der Pyrenäen dort und läuft dann ins Flachland raus. Und genau an dem Punkt hat dieses fromme Schwesterlein ihren super Mega-Flash gekriegt und seitdem pilgern Hundertschaften von Leuten hin und opfern Kerzen und bibabo. Ich habe einen Zug ausgekriegt und habe diesen Opferstein, den ich aus Hawaii mitgenommen habe, habe ich dann dort in den Fluss reingeworfen, mitten auf der Brücke, kriege ich auf einmal einen super Flash und bin im Herz von einem Wal drin. Und der sagt, schau, spür dir eine, schau, jetzt bist du in mein Herz. Und das hat sich irgendwie angespürt, so wie ein riesengroßer Amethyst vielleicht, das war alles so komisch rosarot und das war ein irres Feeling, es war unbeschreiblich, also nicht gut in Worte zu fassen, es war die blanke Liebe, so dass da die Tränen schon fast aus den Augen geflossen sind und dieser Wal hat gesagt, pass auf, füll dir jetzt ein, spür jetzt, was jetzt passiert und der ist harponiert worden und der ist harponiert auf ein Walfangschiff raufgezogen worden. Ich bin schon wieder am Flippen gewesen und der sagt, sei ruhig, spier mal. Und ich mag sie total gern. Ich mag sie dennoch. Sie killen mich jetzt und ich mag sie. Es ist unverständlich viel Liebe, das von diesen Wesen ausgeht, zum Menschen hin. Das ist interessant, dass du an dieser sehr christlichen, ich meine jetzt, es drängt jetzt schon ein bisschen auf, ne? Also die Leidensgeschichte von Jesus und dieser Wahl, der dir quasi gesagt hat, er wird jetzt gerade umgebracht, aber er liebt sie dennoch. Ja. Also ich will es jetzt gar nicht ausdeuten und ich hoffe, es hört der Sigmund Freud nicht zu. aber ja, es war ein total schönes, es war wirklich ein ehrlich mystisches Erlebnis. Aha. Und ich möchte es nicht missen. Es war eine Einfühlung, ein Gefühl, unbeschreiblich schön. Und ich glaube, dass die Wesen uns dermaßen lieben, wie wir es im wildesten Traum noch nicht verstehen. Die Dogon sagen dir ja natürlich was, du hast das vorher schon ein bisschen erwähnt, also die haben da wirklich, ich weiß nicht, wann das jetzt genau stattgefunden haben soll, aber in ihrem Schöpfungsmythos eigentlich oder im quasi, wo also der Grundstein zu ihrer Kultur gelegt wurde, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, sind also diese Wesen vom Stern Sirius gekommen, sie wussten ja sehr genau vom Sirius Bescheid und haben also, wie du gesagt hast, so quasi einen Swimmingpool ausgehoben, Wasser reintan, sind da reingeküpft und haben sie quasi unterrichtet. Das ist ja ziemlich völlig. Ja. Also so ist es bei Trunvalo geschrieben. Es gibt. Gut, das ist aber jetzt geht nicht auf Trunvalo zurück. Nein, aber der Trunvalo ist ein guter Wiederkäuer von solchen Geschichten. Der hat das auch beschrieben, also aufgegriffen. Ja. Glaubst du, dass quasi Delfine und Menschen, es ist ja doch interessant, wie stark eigentlich die Harmonie ist, zumindest von den Delfinen uns gegenüber. Also es gibt das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber natürlich zahllose Geschichten, wo also jetzt Menschen oder von Delfinen gerettet immer werden. Immer wieder gerettet wird, Wir haben kurz angesprochen, also wo sie Krankheiten erkennen und also unglaublich einfühlsam sind. Ja. Ist es vielleicht wirklich so, dass wir quasi mit den Delfinen zusammen quasi auf diesen Planeten aufpassen sollten, aber irgendwie so völlig daneben sind im Moment und eigentlich von ihnen jetzt lernen müsste, wie wir quasi zumindest auf den Landteil der Welt aufpassen und sie kümmern sich dann um die See? Ich meine, kann man das wir könnten die Plastiksackeln aus dem Wasser auch ein bisschen vermeiden, also das, was an Plastikmüll in den Weltmeeren herumschwimmt, reichert die Hälfte, das noch zu viel wäre. Ich glaube schon, dass wir von den Delfinen relativ viel zu lernen haben. Das ist jetzt wieder Vermutung und wenn du mich fragst, dann fragst du mich, was ich wahrnehme und dass es immer subjektiv sein wird. Aber ich denke, die Delfine haben eine Hüterfunktion für unser Bewusstsein, für unsere Erde. Ich glaube sogar, dass sie sehr stark mit dem Kern der Erde gut verbunden sind. Das ist mir immer wieder aufgefallen, dass wenn ich auf der Jagd nach Delfinen immer wieder und auf der Jagd nach dem Kontakt mit Delfinen finde ich sie immer wieder dort, wo starke vulkanische Aktivitäten sind oder vulkanisches Gestein ist. Und meine Vermutung war, dass sie einfach mit dem Zentrum der Erde irgendwie in Kontakt sind. Aber das ist jetzt Vermutung meinerseits. Sie sind Hüter. Ja, ein Stichwort Co-Hüterschaft, dass wir quasi jetzt aufgefordert sind mit ihnen. Dass die Lehrbuben vielleicht jetzt die Gesellenschaft erreichen, weil von Meisterschaft können wir dabei noch nicht reden, außer der Dieter Bröers hat recht, dass das ratzfatz geht, dass es quasi rasche Veränderung des Erdmagnetfelds unser Bewusstsein sowas von über Nacht verändert. Das wäre die schönste Form von Erlösung vom Wahnsinn. Für mich, dass wir Helfer haben, wie Delfine und Wale, die Bewusstsein, ich kann es noch nicht benennen, und es gibt nicht viele Leute, die das wirklich benennen können, dieses Erdbewusstsein, diesen Kontakt zu Gaia, dieses kollektive Bewusste, wie es der Russell mit dem Global Brain, das ist für mich die schönste Erklärung, dass du sagst, alles ist auch Bewusstsein und die Quantenphysik sagt es letztlich auch, dass Gott in mir ist und der letzte Planet war. Das heißt, dass das ein holographisches Universum ist und wir müssten eigentlich nur unser Bewusstsein einmal in die nächste Stufe erheben, dass wir ein bisschen über den Tellerrand sehen. Und ich sehe die Delfine als Hüter des Geschirrschranks. Als Hüter, und weil du meinst, dass sie irgendwie so auf dem Weg nach draußen sind und bald gehen wollen, hat das jetzt auch was damit zu tun? Quasi, auf der einen Seite ist das eine persönliche Wahrnehmung, wie ich die Präsenz der Delfine an der Walle sehe. Wenn wir anschauen, wie unsere Bequemlichkeit, unser Wohlstand, unsere Zivilisation, wie viele Lebewesen das pro Tag von diesem Planeten kübelt, und wenn du nur ein bisschen an den Zahlen hörst, wie viele Delfine und Wale an Militärmanövern kaputt gehen, wie viel, also es wird der Beifang von Delfinen jährlich auf 200.000 bis 300.000 Einzeldelfine geschätzt. Nur Beifang, was Delfine in Netzen beigefangen werden. Ja. Geschweige denn diese vielen Ghostnets. Es ist ein Wahnsinn, wie viel von uns abgemurkst werden. Und wenn du aber dann noch diese Geschichten, wie wir es jetzt mit der Birgit gesehen haben, diese Massenstrandungen, die durchaus auch Suizide sein können, das reichte, dass du mal einen Hinweis hast, sie reduzieren sie massiv. Chat fragt, warum müssen in unserer Vorstellung immer die intelligenten Nichtmenschen, Delfine, Aliens etc., Helfer, Hüter, Botschafter etc. sein? Das sind doch alles Wunschvorstellungen. Ja, klar. Stimmt eigentlich, ja, es sind Wunschvorstellungen, ja. Klar, aber das ist auch definiert, ja. Wunsch. Aber wenn du jetzt ein bisschen auseinandersetzt und in die Einfühlung gehst, also ich habe noch nie ein Wesen gesehen, das sowas von Selbstlos so viel Freiheit übergibt und so Hilfsbereitschaft. Nein, es sind unglaublich die Tiere. Also so auch mein kurzes Begegnen mit ihnen und den Leuten, die mit ihnen zu tun haben, war beeindruckend, aber wenn jetzt die unmittelbare Begegnung nicht, wie kann man schon... Die Drogenmafia handelt anders, die verkaufen dir Stoff und verlangen viel, viel Geld dafür. Ja. jemand anderer hat da irgendwie die Frage gestellt, zusammen mit Delfine und die sogenannten Greys. Ups. Kannst du da irgendwas dazu sagen, weißt du da irgendwas drüber? Gar nichts, außer dass mir mal einer gefragt hat, wo ich herkomme, weil ich mit Delfinen und Walen kann, die einen von dem Sirius und die anderen von Plejaden. Also die kommen aus der Dresdner Siedlung, da kann man ganz böse her. Du kannst mit allen. Ich kann mit beiden. ja, mag was dran sein. If you make it there, you make it everywhere. ich glaube... Was wäre jetzt so dein Fazit zu diesem... Was ist mein Traum? Ja. Was wünschen Sie sich, wenn Sie mal alt sind und reich? Naja, und einfach nur... Ja, also ich wünsche mir einfach mehr Bewusstsein in dieser Richtung. Egal was, es ist einfach mal anzuschauen. Ich mache relativ doch viel Mission für Delfinbewusstsein, dass ich sehr viel Leute sensibilisiere. Und du hast ja auch eine eigene Apparatur. Ich habe ein eigenes Verfahren dafür entwickelt. Erzähl das vielleicht noch kurz. Wie kann ich es verhindern, dass man Delfine gefangen nehmen muss, dass man behinderte Kinder dann für 8.000 Euro in ein Schwimmbecken nach Florida stecken muss und sagt, boah, das ist aber schon viel Geld für das, was ihr tut, mit depressiven Delfinen dann für ein paar Totfisch, dann mit Aromen mit den Kindern schwimmen und dann wieder aussehen und Education, weißt du, wie darfst du dem Delfin begegnen, was muss ich als Elternteil tun? Das ist eine Frechheit für 8.000 Euro, das sind in Schilling sind das noch viel mehr. Ja. aber das können wir verhindern, indem wir einfach genau Instrumente der Empathie, der Einfühlung hernehmen und der John Lilly hat das zum Beispiel bestens bewiesen, dass im Samadhi-Tanks nur ein Sound von einem Delfin braucht und quasi das Endorphin bei dir schon rauskommt. Also ich habe eine Multimedia-Geschichte gemacht, wo man im Schwimmbad den Sound unter Wasser gibt, über Wasser Bilder, Filme von Delfinen, das gibt's einmal, gibt's es am Sigmundsberg, dann gibt's noch eine mobile Geschichte und dann und wann kommt wieder irgendein Wellness-Direktor und sagt, na, vielleicht machen wir das dann doch bei uns rein, weil es ist ja so lieb, diese Delfine und sollen ja so gut helfen. Also ich bin nach wie vor auf Mission, dass ich sage, Freunde, schaut euch an, was die Delfine wirklich zu sagen haben. Lest einmal drüber, schaut mal, was Therapie macht. Und liebe Mütter, die ihr behinderte Kinder habt, natürlich hilft's, aber es ist unser Bewusstsein, das noch viel mehr hilft. Und du kannst über die Einfühlung mit den Delfinen einfacher in Kontakt treten als jetzt mit Depressiven in zum Beispiel Florida. Ja? Letzter Satz quasi, wenn jemand jetzt Interesse entwickelt hat, was ist der beste Einstieg, deiner Meinung nach? Wie kann man sich den Delfinen nähern? Ich habe versucht, auf meiner Website der Dolphin Media ein bisschen ist verlinkt, ja. Ein bisschen an Guide zu geben, mal viel drüber lesen. Gomera ist ein guter Platz, einmal zum Anfangen. Du wirst dort nicht schwimmen können, aber Rotes Meer, Bahamas, Australien, Neuseeland. Es gibt so viele schöne Plätze auf dieser Welt und einfach mal Kontakt aufnehmen. Sie haben ganz, ganz viel zu sagen und wir können nur lernen von ihnen. Günther, danke. Danke dir. War ein sehr danke spannendes, sehr angenehmes und schönes Gespräch und ja, wir sind eh in Kontakt. Wir planen ja auch eine Kornkreis-Website und so weiter, ja. Aber da wollen wir erst drüber reden, wenn es dann spruchreif ist. Ja. Auf deiner Website gibt es ganz viele Dinge. Du hast ja ein kleines Seminarzentrum quasi, da kann man. Casa Iosono, ja. Genau, und da gibt es viele Projekte und da kann man sich über die Website dann informieren, wenn jemand jetzt neugierig geworden ist. Genau. Danke noch. Danke auch. Und tschüss. Und tschüss.